Es ist 2017 und ich hoffe, ihr habt alle den Jahreswechsel gut überstanden. Das neue Jahr starte ich nicht wirklich mit etwas Neuem, aber das Thema fiel mir quasi in die Hände. Noritz Neumeier hat ein Video zur Frauenquote gemacht, was sowohl Susie Grimes als auch andere Teils als Gütesiegel bekommen hat und dann muss es ja wohl gut sein. Also, schauen wir mal rein. Natürlich wäre der Idealzustand, weil ist das nicht so, Moritz, dass es doch viel schöner ist, wenn Leute nicht aufgrund einer Quote eingestellt werden oder aufgrund ihres Geschlechts, sondern einfach aufgrund der Qualifikation. Das wäre toll, aber genau das passiert nicht und dafür brauchen wir die Quote. Es wäre nicht schöner, ohne Quote auszukommen. Es wäre für eine freie und gleichberechtigte Gesellschaft eigentlich ein Muss. An einer Stelle politisch einen gesellschaftlichen Sollzustand zu erzwingen, ohne die Ursache für den Ist-Zustand zu berücksichtigen, führt generell zu mehr Problemen und Ungerechtigkeit. Zur Bewertung des Ist-Zustandes werfen wir einen Blick in das Handelsblatt. Nur jede fünfte berufstätige Frau will ihre Karriere laut einer Umfrage vorantreiben. Bei den Männern ist es jeder zweite. Und Tatsache ist, per Studienfach sind Frauen nachweislich schlechter qualifiziert für Jobs in den Top-Etagen. Die Ambition und Qualifikation scheinen also für eine männliche Dominanz auf der oberen Führungsebene zu sprechen. Statt an den Ursachen dieser Umstände zu arbeiten, will man die Folgen daraus mit einer Quote beheben. Um die Absurdität der Quotenregelung mal zu veranschaulichen, nehmen wir folgendes Beispiel. Nach der kritischen Analyse der Gesellschaft stellen wir fest, sie besteht zu etwa jeweils 50% aus Männern und 50% aus Frauen. Wir wundern uns, dass Männer 95% der Gefängnisinsassen ausmachen. Die ursächlichen Faktoren, zum Beispiel, dass Männer die Mehrzahl der Verbrechen begehen, ignorieren wir dann natürlich, sondern schließen daraus, dass es gesellschaftlich offenbar nicht funktioniert, dass Leute nicht aufgrund ihres Geschlechts inhaftiert werden. Um denen entgegenzuwirken, führen wir eine Frauenquote für den Häftlingsanteil ein und sind überzeugt, einen wichtigen Schritt für die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern zu schaffen. Okay, das Beispiel wirkt vielleicht erstmal lächerlich, aber es ist im Wesentlichen analog zur gesetzlichen Frauenquote. Sowohl für die männliche Dominanz in Führungsgremien als auch den Anteil der Gefängnisinsassen kann man im Großen und Ganzen Sexualdimorphismus verantwortlich machen. Zu behaupten, dass Männer in einem Fall selbst schuld sind, aber im anderen sexuelle Diskriminierung die Ursache ist, wäre nicht nur inkonsequent, sondern auch heuchlerisch. Die Idee ist, dass seit dem 01.01.2016 eine bestimmte Anzahl von Firmen in Deutschland, und das sind eigentlich nur 101 Firmen, also da müssen im Aufsichtsrat 30% Frauen sitzen und von jedem Vorstandsposten, der vergeben wird, soll ein Drittel nachher an Frauen gehen. Das ist die Idee. Das sind nur 101 Firmen und die Menschen sind da schon ausgerastet. Oh ja, nur 101 Firmen. Warum rasten die Menschen da bitte aus? Neulich war ich mit meinem Bruder auf einem Schießstand. 101 dieser 9mm Kugeln habe ich auf die Zielscheibe geschossen. Dieser eine 44er Magnum landete aus Versehen im Fuß meines Bruders. Und obwohl die deutliche Mehrzahl der Kugeln ihn überhaupt nicht berührt hat, ist er wegen der einen schon ausgerastet. Bleilo, das nehme ich dir immer noch übel. Moritz, die Posten, um die es geht, haben eben eine große Tragweite. Und dass es sich um eine relativ kleine Anzahl handelt, spielt für die prinzipielle Ablehnung überhaupt keine Rolle. Würde das anders sein, könnte man zum Beispiel auch das Bundeskanzleramt mit einer Quote belegen und dann sagen, das ist nur eine Stelle und die Menschen rasten da schon aus. Die Tatsache, dass es deutlich mehr Männer als Frauen im Topmanagement gibt, ist an sich absolut unstrittig. Statt das kurz und bündig darzustellen, will Moritz diesen Umstand allerdings ausführlich erläutern und mit einigen Beispielen ausschmücken. Das wäre an sich auch eine schöne Vorgehensweise. Leider macht er dabei ein paar Fehler und man kann seinen Ausführungen nur schwer folgen. Was mir ehrlicherweise einiges an Kopfschmerzen eingebracht hat, aber ich versuche einfach mal mein Bestes, um alles halbwegs gerade zu rücken. Alle anderen 3500 Firmen, die an der Börse sind, die haben auch eine Quote. Die dürfen sich selber eine Zahl aussuchen. Nein, das ist so eine Freiwilligenquote. Moritz, die weiteren 3500 Unternehmen mit freiwilliger Quote sind nicht alle an der Börse. Tatsächlich gibt es nur etwa 850 deutsche börsennotierte Unternehmen. Du scheinst dir dem Trugschluss zu unterliegen, dass jedes Unternehmen, das einen Aufsichtsrat hat, auch automatisch eine Aktiengesellschaft ist und an der Börse gehandelt wird. Bei den 101 Firmen hat es geklappt. Ne? 25,6% der Aufsichtsräte da sind von Frauen besetzt. Das ist gut. Bei den anderen Firmen ist es jetzt bei 3/4 der Börsenunternehmen, gibt es keine Frau im Vorstand. Nicht eine. Warum vergleichst du die Aufsichtsräte der 101 Unternehmen, die der gesetzlichen Frauenquote unterliegen, mit den Vorständen der restlichen Unternehmen? Vorstände und Aufsichtsräte sind zwei völlig verschiedene Unternehmensorgane, die sich aus unterschiedlichen Leuten zusammensetzen. Vorstände sind für das Management und die Leitung eines Unternehmens zuständig. Aufsichtsräte kontrollieren die Tätigkeiten des Vorstands im Sinne der Anteilseigner. Ein Vergleich zwischen dem Aufsichtsrat von Unternehmen A und dem Vorstand von Unternehmen B führt hier zu keinem sinnvollen Ergebnis. Den "keine einzige Frau"-Spruch hättest du beim Vergleich zwischen den Aufsichtsräten so natürlich nicht bringen können. Aber naja, zugunsten der Punchline kann man bei der Sinnhaftigkeit ja mal Abstriche machen. Zudem kommt, dass wenn du hier von 3/4 der Börsenunternehmen redest, der Eindruck entsteht, du würdest immer noch von den 3500 Unternehmen reden, die du fälschlicherweise als börsennotiert dargestellt hast. Obwohl die Fakten deinen Standpunkt eigentlich stützen, bläst du das Problem trotzdem zusätzlich auf. Das lässt an deiner intellektuellen Ehrlichkeit zweifeln, Moritz. Das heißt, der Vergleich ist 631 Männer zu 44 Frauen. 631 Männer zu 44 Frauen. Spätestens hier hättest du merken müssen, dass deine Annahme hinsichtlich der 3500 Unternehmen falsch ist. Denn würden diese Zahlen stimmen, müsste jede dieser Personen mindestens 5 große Unternehmen leiten. Die wöchentliche Arbeitszeit im Vorstand eines solchen Unternehmens beträgt etwa 60 Stunden. Man käme hier also auf ein Arbeitspensum von 300 Stunden pro Woche, also über 42 Stunden am Tag. Er hat auch mit effektivem Zeitmanagement stets nur 24 Stunden. Was ist ein Tag? Die Antwort ist richtig. Von 160 Firmen, die das freiwillig machen dürfen, die sagen dürfen, wir wollen in Zukunft so und so viel Quote machen, haben 110 von 160 Firmen gesagt, unser Ziel im Vorstand sind 0% Frauen. So viel also zur freiwilligen Quotengeschichte. Ach so, du redest von 160 Unternehmen, dann passt die Zahl der Vorstände schon. Aber erst redest du von 3500 Firmen mit freiwilliger Quote und plötzlich kommst du ohne Erläuterung auf 160 Firmen mit freiwilliger Quote. Moritz, wie soll man dem als Zuschauer noch folgen? Wann hast du aufgehört, vom einen zu reden und wann hast du angefangen, vom anderen zu reden? Aber gut, weil die restlichen Zahlen dazu passen, denke ich, dass die 160 Firmen, von denen du jetzt redest, die Unternehmen sind, die in deutschen Aktienleitindizes verzeichnet sind. Also dem DAX, MDAX, SDAX und TecDAX. Nur, das Problem dabei ist, dass in diesen 160 Unternehmen auch die Unternehmen stecken, für die es eine verpflichtende Frauenquote gibt und von denen du noch gesagt hast, da klappt es. André Teilzeit findet, du hast das gut zusammengefasst, aber ich muss sagen, du hast da relativ viel durcheinander gebracht und dich in deiner Argumentation verlaufen. Also Freunde, nicht immer, wenn jemand Punkte von einem Blog abliest, listet er auch schlagkräftige Fakten auf oder sagt etwas stringent Nachvollziehbares. Wenn man die Ungereimtheiten in deiner Ausführung korrigiert, kann man unterm Strich festhalten, die Frauenquote beschränkt sich im Moment auf den Aufsichtsrat, Vorstände werden nicht reguliert, deshalb gibt es mit 6,5% immer noch sehr wenig Frauen in Vorständen. Eine Frage, die aber von euch gestellt wurde, ist, warum ist das so? Und die Antwort ist ziemlich simpel, Männer bevorzugen Männer. Genauso wenig Chance wie Frauen haben Migranten oder Menschen aus Arbeiterfamilien. Denn klassischerweise sitzen in den Vorständen unserer Firmen sitzt eine Elite, Leute, die reich sind, weil ihre Eltern schon reich waren. Und die holen neue Leute hoch. Und das sind meistens Leute, die reich sind, weil deren Eltern auch schon reich waren. Und ein ganz paar andere. Elitennetzwerke und Chefpipelines sind ein komplexes Phänomen. Und wie du richtig bemerkt hast, leiden nicht nur Frauen darunter. Warum führen wir also keine Quoten für andere Gruppen ein, die offenbar zu wenig in deutschen Chefetagen zu finden sind? Für Kinder aus der Unterschicht, Homosexuelle oder ethnische Minderheiten zum Beispiel. Ganz ehrlich, ich empfinde Chefpipelines ebenfalls als problematisch, aber Ihnen mit einer Quote zu begegnen, führt zu vielen Kollateralschäden, was die Selbstbestimmung innerhalb einer Gesellschaft angeht. Deswegen bin ich für eine Quote. Leute fragen, ja, aber warum? Warum soll man das denn überhaupt? Ist das nicht sexistisch, Frauen zu bevorzugen? Nee. Erwartet man eine konkrete Begründung. Leider musste ich feststellen, dass offenbar schon die Begründung gewesen ist. Wenn man Frauen bevorzugt, werden im Umkehrschluss Männer aufgrund ihres Geschlechts benachteiligt. Das trifft ziemlich genau die Definition von Sexismus. Na gut. Und die Idee ist folgende, nicht dass man sagt, du musst den Job einer Frau geben, sondern wenn du die Jobs da oben, in der Chefposition, also ganz oben und in der Mitte des Managements und ganz unten an Frauen gibst, zu 30 oder 40%, dann ist es erstens ein gutes Vorbild für andere Frauen. Wenn du also anfängst zu sagen, ihr müsst Frauen als Chef machen, dann können andere Frauen sehen, ah, okay, ich habe eine Chance. Hey, hey, hey, eine staatlich verordnete Vorzeigefrau ist natürlich ein super Vorbild. Vielleicht sollte man eher darauf hinarbeiten, dass Menschen ihren Tribalismus ablegen und sich auch Vorbilder suchen, die anders sind als sie selbst. Das würde festgefahrene Vorstellungen von Geschlechterrollen langfristig sicher besser entgegenwirken, als eine Quote, die durch ihre Teilung die Unterschiedlichkeit der Geschlechter noch manifestiert. In Schweden wurde dieses Bild redigiert, seit den 70ern, 1970. Da gibt es auch so eine Quote, weil man gesagt hat, wir wollen, dass Männer und Frauen gleich, dass die einigermaßen gleich behandelt werden. Das will ich auch. Und ich finde es ziemlich paradox, von gleicher Behandlung zu reden und gleichzeitig eine Frauenquote zu fordern. Gleichbehandlung und die Schaffung von Chancengleichheit hat wenig mit einer Quote zu tun, die nicht die Grundvoraussetzung ändert, sondern das Ergebnis. Deswegen gibt es da die Frauenquote und es gibt viel mehr Unternehmen, in denen 40% der Aufsichtsräte und der Vorstände Frauen sind. Das führt dazu, dass die Effizienz extrem gesteigert wird. Das geht so weit, dass die Werteentwicklung bei solchen Unternehmen doppelt so hoch wie bei anderen. Ich habe Moritz nach einem Link zur Quellenangabe hierzu gefragt, aber leider hat er meinen Kommentar wohl übersehen. Und weil er in seinem Video bereits einige Fakten durcheinander geworfen hat, stehe ich dieser Behauptung ohne Belege auch eher kritisch gegenüber. Mein Bruder hat BWL studiert und dort auch in einer Vorlesung gehört, dass mehr Diversität in Führungsgremien unter Umständen je nach Branche und Unternehmensbeschaffenheit einen positiven Einfluss auf den Gewinn haben kann. Dass es allgemeingültig ist, dass gemischte Unternehmensführung den Gewinn verdoppelt, ist jedoch ziemlich sicher falsch. Dieses Gegenargument gegen eine Frauenquote ist ungefähr so gut wie jedes andere Argument, das ich in den letzten Videos darunter lesen musste. Zum Beispiel, und das war der Knüller, Frauen sind ja auch schwächer. Solchen Leuten, die der Meinung sind, das ist ein richtiges Argument, wünsche ich, dass sie in irgendeiner Disco aus Versehen der falschen Frau an den Arsch packen. Und das ist so eine Bundeswehrsoldatin. Und die vermöbelt dich richtig. Gut, die körperliche Stärke spielt für die betreffenden Posten der Frauenquote tatsächlich keine Rolle. Die Feststellung, dass Frauen im Schnitt weniger Kraft besitzen, sollte allerdings nicht dazu führen, dass du willst, dass der Kommentator von einer trainierten Frau verprügelt wird. Im Moment gehen 10 von 10 Jobs an Männern. Mit einer Frauenquote gehen 4, wahrscheinlich nur 3 von diesen 10 Jobs an Frauen. Und das stimmt, 3 Männer sind dann benachteiligt, weil die kriegen dann den Job nicht. Die können aber zum Nachbarn, zu einem anderen Firmenunternehmen gehen. Da haben sie nämlich wieder die Chance von 70% diesen Job zu bekommen. Die Posten, über die wir reden, sind Aufsichtsräte der größten deutschen Unternehmen. Für die Vorstände gilt das Gleiche, nur noch extremer. Es sind die absoluten Spitzenpositionen. Sie sind quasi Stars im wirtschaftlichen Sektor. Da kann man nicht einfach die örtlichen Stellenanzeigen durchforsten und sagen, hey, hier habe ich ja eh nochmal 70% Chance. Die Auswahl- und Bewerbungsverfahren sind hier sehr individuell und deshalb auch schwer mit Statistiken zu erfassen. Es ist weniger so, dass es standardisierte Bewerbungen gibt. Vielmehr gehen Headhunter der Unternehmen auf die Suche nach geeigneten Kandidaten für die offene Stelle. Und diese Headhunter tun sich offenbar schwer damit, die Quote zu erfüllen, da sich unter allen geeigneten Leuten prozentual wenige Frauen befinden. Vor diesem Hintergrund muss man die von dir genannte Chance von 70% relativieren. Wenn sich deutlich mehr Männer um eine Stelle bemühen als Frauen, ist die Chance für den einzelnen Mann weitaus geringer als für die einzelne Frau. Also, angenommen es stehen 10 Stellen offen, die zu 70% Männer und zu 30% an Frauen vergeben werden. Für die Besetzung der Position kommen 30 Männer und 3 Frauen in Frage. Die Chance, die Stelle zu bekommen, läge für die Frauen dann bei 100% und für die Männer nur bei etwa 23%. Natürlich ist das nur ein hypothetisches Rechenbeispiel, aber es zeigt, dass gesellschaftliche Umstände bei der Quotenregelung kritisch bedacht werden sollten und falsche Annahmen schnell zu mehr Ungerechtigkeit führen. Das eigentliche Argument, was man heute benutzen, ist von, ja gut, klar, aber da muss man ja woanders ansetzen. Das reicht ja nicht, dass man da irgendwie die Quote einführt. Und das stimmt, das reicht nicht. Dass man woanders ansetzen muss, ist tatsächlich mein Hauptargument. Aber wie anfangs schon gesagt, bin ich nicht der Meinung, dass es nicht reicht, die Quote einzuführen, sondern dass die Einführung der Quote an sich falsch ist. Es ist ein Aufwärtstrend von Frauen in Rechts-, Wirtschafts- und Ingenieurswissenschaften feststellbar. Nur landet man nicht direkt aus der Uni im Chefsessel. Es braucht Zeit, bis diese qualifizierten Frauen sich hochgearbeitet haben und sich so die gesellschaftlichen Zustände ändern. Um diesen Vorgang zu forcieren, könnte man das Familienbild ansonsten ebenfalls mit einer Quote anpassen. Indem man zum Beispiel sagt, dass Männer 50% der Elternzeit nehmen und Frauen 50% zum Haushaltseinkommen beitragen müssen. Und auch wenn das für den einen oder anderen auf den ersten Blick gerecht wirkt, schränkt es die persönlichen Freiheiten und Selbstbestimmung in einem hohen Maß ein. Ich bin nicht gegen die selbsterklärten Ziele der Frauenquote. Von mir aus kann es viele taffe Businessfrauen und Managerinnen geben, wenn die da Bock drauf haben und qualifiziert sind. Was mich aber stört ist, wie hier der politische Wille simplifiziert und gezwungen in die Gesellschaft implementiert wird. Also Freunde, bleibt logisch.